Der Autor zieht in dem Roman eine gewagte Parallele zwischen dem Vernichtungswahn der Nazis und den Methoden der Islamisten, die in den tristen Pariser Vorstadtsiedlungen ihr Unwesen treiben. In einer dieser Siedlungen wachsen die beiden algerischen Brüder Rachel und Malrisch Schiller auf. Ihre Eltern, der Vater ist Deutscher, die Mutter Algerierin, sind dagegen in einem kleinen Dorf in Algerien geblieben. Mitte der 90er Jahre wütet in Algerien der Bürgerkrieg und bei einem Überfall von Islamisten kommen die Eltern ums Leben. Rachel reist in das Dorf der Eltern und macht eine furchtbare Entdeckung. Die Habseligkeiten des Vaters belegen, dass er in Deutschland als Scherge der SS in die Vernichtung der Juden verwickelt war. Für die Brüder bricht eine Welt zusammen. Und es beginnt eine schmerzliche Reise in die eigene Vergangenheit. Rachel, der Ältere, bereist alle Orte, an denen sein Vater dem Töten gedient hat. Am Ende zerbricht er an seinem Wissen und wählt den Sühnetod, den der Vater in seinen Augen durch die Flucht nach Algerien vereitelt hat. Den jüngeren Bruder führt die Auseinandersetzung mit dem Schrecken der Vergangenheit in die Abgründe seiner eigenen Gegenwart. Ihm scheinen der Hass und die Indoktrination der Islamisten in den Vorstädten von Paris wie eine grausame Wiederholung der Geschichte.